ARD. Kapitel 9. Und wenn es hell wird, so ist es wie Finsternis. Was hat er dir angetan, Arnulf? Du kannst mich hier nicht allein lassen, Arnulf. Dieses Schwein schießt feige mit der Armbrust auf dich. Mann, ich schwöre dir bei allen Göttern, ich werde ihn dafür büßen lassen. Und dich, Arnulf, dich bringe ich weg von hier oben, versprochen. Ich muss nur Hilfe holen in Quill, hörst du? Ich komme wieder. Es dauert nicht lang. Aufmachen! Aufmachen! Was in Gottes Namen wird hier in aller Frühe herumgeplärrt, hä? Das Tor auf, verdammt! Ach, du bist es, Dämonenjäger! Lass mich rein, Bartholomäus. Was ist denn in dich gefahren, hier herumzuschreien wie das Ferkel am Spieß? Das Tor auf! Dann muss ich dir erst wieder das Schriftstück des Erzbischofs unter die Nase halten. Schon gut, Jakob Wolbert, schon gut. Das geht auch freundlicher. Was fällt dem Tölpel ein? Als wäre ich ein Gatterjunge, den man behandeln kann wie ein Stück Kuhmist. Oh. Schönen guten Morgen. Lass das Tor auf, ich muss gleich wieder hindurch. Wieder hindurch? Hä? Jakob, warte! Was ist mit deinem Arm passiert? Bucephalus. Wo kommt da das Blut daher? Ach, brav, mein Großer. Hey, Dämonenjäger, ich hab dir eine Frage gestellt. Es geht wieder los, alter Junge. Nur du und ich. Sag, habe ich es denn nur mit Narren zu tun? Setz dich auf sein Gaul und schert sich einen Hundeschiss um die Belange anderer Leute. Komm schon, Bucephalus. Oh, los. Lord, wo bist du hin? Hey, hey. Zeiten, als wäre der Teufel hinter ihm her. Also, was ist, großer Mechanikus Severin Dornberg? Fällt jetzt endlich ein Plan aus deinem Kopf, wie wir ins Tal kommen? Oder muss ich mit einem Dolch ein wenig nachbohren? Eine Axt wäre wohl hilfreicher. Was soll ich damit anfangen, die den Schädel spalten? Zwei von den hohen Bäumen dort hinten schlagen. Und dann? Wir bauen daraus mit Hilfe von Stricken und Ästen eine Leiter. Und mit der kommen wir hoch auf den Klammfelsen. Die verrückte Heidin und die gierige Schwert auf uns warten, um uns einen nach dem anderen ins Verderben zu schicken? Ich denke, ich lasse die Axt liegen und komme auf den Dolch zurück. Warte! Nicht! Martin! Bitte, Martin von Dänemark! Ich weiß etwas. Wenn es nicht hilfreich ist, verfüttere ich deine Nase an den nächstbesten Fuchs. Ich hörte von einem anderen Weg ins Tal. Ein anderer Weg ins Tal? So. Von wem hörtest du das? Vom Schulzen, aus Quill. Ich sprach mit ihm bei einem meiner Besuche in Mariazirn. Aha. Wo führt er lang, dein Weg? Über einen Pass am Nordhang des Zirnertals. Wie lang wird das dauern? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir mit den Pferden möglichst weit Männer, nach oben... macht euch bereit! Unser Severin hier wird uns jetzt zu den Heiden bringen, damit sie ihren Blutzoll für unsere gefallenen Kameraden bezahlen. Gelogen hast, Severin. Dann sprechen wir zwei darüber, welchen Finger ein Mechanikus am wenigsten braucht. Ho, ho! Bucephalus! Was verflucht ist mit der Klamm geschehen? Herrgott nochmal. Zugeschüttet bis oben hin. Hier kommen wir nicht durch, Bucephalus. Das ist hoffnungslos. Wir müssen einen anderen Ausgang nehmen. Den wirst du nicht finden, Dämonenjäger. Mein fünfköpfigen Hund, was schleichst du dich an mich heran, Weib? Willst du mich zu Tode erschrecken? Wenn ich jemanden umbringe, dann hier. Ach, bist du des Wahnsinns, Weib? Hey, Steck das Schwert weg. Ich hab dir nichts getan. Du, die Brüder im Kloster, die Krieger vor der Klamm, ihr alle tut etwas. Ihr bringt Unglück über dieses Tal. Krieger? Welche Krieger? Die, die meinen Mann getötet haben. Hör zu, ich weiß nicht, wovon du redest, aber da oben in der Höhle, im Berg, da lebt ein Dämon. Und er hat gerade euren Schmied getötet und mich schwer am Arm verletzt. Was redest du? Du lügst, Dämonenjäger. Was hast du mit dem Schmied gemacht? Wo ist Ulrik? Warte, Ulrik! Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Das Gräuel gibt es wirklich und es kann jederzeit aus der Höhle steigen und uns alle umbringen. Der Schlund ist nicht länger verschlossen. Unfug. Betrügen, hintergehen und meucheln ist das Einzige, was ihr Christen könnt. Zieh dein Schwert, Mann. Wir tragen's aus. Hier und jetzt. Begreifst du es denn nicht? Ich kann nicht kämpfen. Hier. Was glaubst du, hinterlässt solch eine Wunde in meinem Fleisch? Die Lanze eures Schmieds? Das Biest hat messerscharfe Klauen und Zähne. Seine Haut schützt es wie ein Panzer und es kann seine Gestalt wandeln. Also zeig mir den Weg aus dem Tal, Weib, damit ich etwas holen kann, womit man das Gräuel besiegt. Es gibt keinen Weg aus dem Tal für dich, Jakob Olbert. Du wirst deine Waffen niederlegen und mir ins Dorf folgen. Als mein Gefangener. Na los! Kommt zusammen! Raus aus euren Höfen! Beeilt euch! Es gibt Dinge zu bereden. Kommt schon! Wulfhild, was machst du hier? Und warum ist der da bei dir? Der sollte doch... Sollte was? Hey, wenn der da hier ist, wo ist dann mein Ulrik? Und Ida? Und Arnulf. Und was ist mit den Kriegern aus Salzburg? Hä? Ruhe! Arnulf, er ist tot. Das ist doch nicht möglich. Wie soll das gehen? Ein Armbrustbolzen. Abgefeuert vom Anführer der Salzburger Krieger. Das kann nicht stimmen. Dann steig auf die Klamm und sieh dir seinen toten Leib an, Ziegenbauer. Wulfhild, was ist mit meinem Mann? Was ist mit Ulrik? Tut mir leid, Gerland. Der Dämonenjäger hier sagt, das Gräuel hat deinen Mann geholt. Das Gräuel? Unsinn. Der Mönch hat doch behauptet, dass einer von ihnen unsere Mädchen... Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, Schmiedsfrau. Der lügt doch, der Hund. Der Kerl hat Ulrik was angetan. Man sieht doch noch die Spuren vom Kampf. Das war das Gräuel mit seinen Klauen. Das kannst du dem Wind erzählen. Wartet, macht Platz. Lass mich mal sehen, Dämonenjäger. Komm ihm nicht zu nahe, Weib. Ich mach, was mir passt, Veit. Also los, Dämonenjäger. Zeig her den Arm. Hier? Sieh ihn dir ruhig an. Das ist ganz schön tief. Ah! Ansehen, nicht anfassen. Ich sage, wir knüpfen ihn auf. Oder ersaufen ihn im See. Ersaufen ihn, Bastard! Ruhe, sag ich! Ich will hören, was Helrun meint. Also, Helrun. Na. Die Wunde stammt von keinem Tier, das ich kenne. Und von keiner Waffe. Sowas habe ich in all den Jahren noch nie gesehen. Wer weiß. Vielleicht hat der Dämonenjäger sich das selbst angetan. Für dieses Theater, das er uns hier vorspielt. Ich sehe es ihm doch an. Der Lügner hat meinen Mann getötet. Dann fahren wir sie mit gleicher Münze heim. Ganz einfach. Ja, genau. Nein, bitte. Bitte, das könnt ihr nicht machen. Ruhe jetzt, ihr Klapperer. Ruhe, verdammt. Ich bin die Schulzin. Ihr habt mich gewählt. Und ich sage, wir krümmen dem Mann kein Haar, bis wir nicht genau wissen, was im Schlund vorgefallen ist. Es sind heute schon genug Menschen gestorben. Der Dämonenjäger hier ist keine Gefahr für uns. Er kann nicht kämpfen, er kann nicht fliehen. Helrun versorgt seine Wunden und wir behalten sein Pferd. Und damit ist alles geklärt. Eine Sache noch nicht. Und zwar, Helrun. Wir wissen nicht, wo Ida abgeblieben ist. Mädchen! Hohn! Komm zu dir! Horrid! Was? Wo bist du? Was ist denn ich... Ah! Ruhig, bleib liegen. Du kannst noch nicht aufstehen, das ist alles in Ordnung. Ich kann mich nicht bewegen. Komm erst einmal wieder zu dir. Ich dachte schon, du willst ewig schlafen. Mein Schädel pocht, als hätte Ulrik mit seinem Schmiedehammer. Warte. Ja, hier, Mädchen, trink das. Es wird bald besser. Langsam, Kind. Schön langsam. Was ist passiert? Wo bin ich? In Maria Zirn. Im Kloster? Aber da dürfen doch gar keine Frauen rein. Mach dir darüber keine Gedanken. Es weiß niemand, dass du hier bist. Niemand außer mir. Oh Herr im Himmel, gütiger Gott, was soll ich tun? Ich weiß, Svinta und ich haben gesündigt. Und sie ist eine Heidin. Aber welche Prüfung erlegst du uns auf, dass du den Fels aufreißen und sie darin verschwinden lässt? Was erwartest du von mir, deinem niedrigsten Diener? Soll ich sie dort etwa liegen lassen? In diesem Felsengrab? Ist es das, was du willst? Ich bitte dich, sende mir ein Zeichen, das mir den Weg weist. Ein Lichtstrahl. Er fällt direkt in die Öffnung im Fels. Ich soll Svinta in den Berg folgen. Das ist es, was du willst, oder? Oh, danke. Danke, Herr, danke. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. So. Dann also hier hinein. So. Mein Herr, gib mir den Mut, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Hinein in diese Höhle, in die Dunkelheit des Berges. Gib mir die Kraft, mich zu halten und die Geschick. Ja! Ja! Ah! Ah! Verzeih mir, Herr, dass ich den Namen des Satans, aber... Ah! Au, der Schmerz! Ich... Oh, was, Jesus, Maria und Josef? Wo bin ich hier? Was ist das? Das sieht ja aus wie ein... Hey, hey, Svinta! Svinta! Svinta! Warte! Ich komm zu dir, Svinta! Du lebst! Der Herr sei gepriesen. Ich bin hier. Meine Svinta, ich bin hier. Ich bin bei dir. Was ist geschehen? Johannes, ich weiß nichts mehr. Wie kommen wir hin? Was ist das hier? Ah, der Nordhang ist eingebrochen. Ist einfach eingestürzt. Der Berg hat dich verschluckt und ich bin hinterher. Eingebrochen? Aha. Wir sind unter dem Berg? Ja. Der Boden am Nordhang tat sich auf und nun sitzen wir in dieser Höhle hier. Geht es dir gut? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Nur meine Augen. Ich bekomme sie nicht richtig auf. Da ist so viel Staub. Ja, der ist vom Geröll. Warte, Svinta. Johannes? Wo gehst du hin? Gleich da am Fels rinnt Wasser hinab. Damit können wir deine Augen reinigen. Hab Geduld, Svinta. Ich hab's gleich. So. Das sollte reichen. Johannes, was tust du? Nicht erschrecken. Ich lass jetzt etwas Wasser über dein Gesicht rinnen. Vorsicht. Nicht bewegen. Ah, das ist kalt. Nächstes Mal, wenn wir uns von einem Berg verschlucken lassen, nehme ich Feuerholz und einen Kessel mit. Versprochen. Oh, das tut gut. Brauchst du noch mehr? Nein, es geht schon. Oh, ich kann wieder etwas besser sehen. Danke, Johannes. Wieso ist es so hell unter der Erde? Schau mal da hinten rüber. Das Moos da an der Wand. Es leuchtet von selbst. Das ist das Moos? Es erhellt die ganze Höhle. Ein wahres Wunder Gottes. Und das hier? Was ist das alles? Gehölz ist es nicht? Das sind... Beine. Skelette. Die ganze Höhle ist voll davon. Arnulf liegt dort oben auf der Klamm. Ich brauche 3 Männer, um seinen Leichnam zu bergen. Und was ist mit meinem Ulrik? Wer holt seinen Leichnam aus dem Schlund? Wulfeld, Gerlind, nehmt es mir nicht krumm, aber wie wäre es, wenn wir uns zuerst um die Lebenden kümmern? Lasst uns Svinta finden. Franka hat recht. Wir sollten uns um die Lebenden kümmern. Aber dann bitte um die, die nicht freiwillig das Tal verlassen wollen. Deine Tochter ist doch auch freiwillig rauf zum Kloster. Das stimmt, Lamprecht. Aber im Gegensatz zu deiner Tochter mit Pfeil und Bogen unterm Arm. Und nicht mit hochgezogenem Rock, um sich vom nächstbesten Mönch bespringen zu lassen. Pass auf, was du sagst, Ziegenbauer. Pass ja auf. Na, ist doch wahr. Mit dem Küstenpack am Berg hat das ganze Töten angefangen. Ich sage, lass sie bluten für den Tod unserer Kinder. brechen wir die geheime Tür auf, von der Heron gesprochen hat, und holen wir sie uns. Müller, Ziegenbauer, alle hier. Seid ihr denn des Wahnsinns? Da draußen geht eine Bestie um. Ach, halt's Maul, Dämonenjäger. Dich hat keiner gefragt. Verdammt noch mal. Ihr meckert schlimmer als Veits ganze Ziegenherde. Wir alle haben Menschen verloren, die wir lieben. Männer, Kinder, Freunde. Wir müssen doch zusammenhalten, als Gemeinschaft. Und wir haben eine gewählt, die bestimmt, was zu tun ist. Also, Wulfild, sag es uns. Was ist das Beste für das Dorf? Was machen wir zuerst? Ich... Danke, Wilhelma, aber... Ich muss darüber nachdenken. Nachdenken? Was gibt denn da nachzudenken, Wulfild? Warte! Wir wollen eine... Wo willst du hin, Schulze? Die kann doch nicht einfach gehen! Wulfild! Wulfild! Die kann doch nicht einfach gehen! Hey, warum bin ich gefesselt, ha? Ja, das, mein Kind, dient deiner eigenen Sicherheit. Damit du dich im Bilsenkrautwahn nicht selbst verletzt. Die Bilsenkraut ist ein harmloses Gewächs. Es wirkt nur ganz leicht. Ich weiß genau, wie Bilsenkraut wirkt, alter Mann. Alter Mann. Meine Mutter ist unsere Heilkundige. Also, ich muss... schon in die Höhle hergezerrt. Das ist keine Höhle. Wir sind in einem Gewölbekeller unter der Abtei. Was hast du sonst noch mit mir gemacht? Ja, nichts natürlich. Wenn du mich besteigen willst, du Hundsbock, dann reiß ich dir den Schwanz mit der bloßen Jetzt Hand ab. Jetzt reicht es aber, Mädchen. Ich bin ein Mann Gottes. Und dein Gott findet das gerecht, was du hier mit mir machst? Ich mache nichts. Ich will nur etwas wissen. Was wissen? Was denn, hä? Huh? Unser Bruder Johannes. Mein Bruder heißt Brun. Ja, ja. Ein junger Mönch hier aus dem Kloster. Bruder Johannes. Ist der bei euch in Quel aufgetaucht? Und wenn? Was hat er euch erzählt? Wenn ich's dir sage, lässt du mich dann gehen? Nein, aber ich schwöre bei meinem Herrn und Gott, dass dir nichts Böses widerfährt. Das kann ich dir umgekehrt nicht versprechen. Was soll das heißen? Dein Bruder, wie du ihn nennst, hat uns alles erzählt. Alles, sagst du? Was ist denn alles? Von eurem Mördermönch, der sich meine Freundinnen geholt hat. Und von eurem feigen Schwindel mit dem Gräuel. Was denkst du, werden meine Leute mit euch tun, wenn sie euch in die Finger bekommen, hä? Gott bewahre. Wohin gehst du? Lass mich gefälligst hier raus! Lass mich hier raus! Du kannst so viel schreien, wie du willst, Mädchen. Die Mauern hier unten sind dick. Es wird dich niemand hören. Herr im Himmel, lass die Heiden noch nicht mit Äxten vor den Mauern stehen. Das heilkundigen Weib weiß vom geheimen Eingang. Ach, gut, die verborgene Tür ist noch ganz. Ja. Der ehrwürdige Bruder Iglesias war so umsichtig, noch zwei Gittertüren einbauen zu lassen. Oh. Die werden die Heiden von uns fernhalten, wie das Weihwasser den Teufel. Die Pferde können nicht weiter den Berg hinaufmarten. Die rutschen aus und brechen sich die Beine. Gut, meinetwegen. Absitzen, Männer! Und du bist dir sicher, Leibdiener? Das hier ist der richtige Weg? Der Schulze sprach vom Nordhang, über den man müsste. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite den Südhang des Berges hinauf. Dort, wo die Sonne aufgegangen ist, ist Osten. Hör auf, Himmelsrichtungen herunterzubeten und beantworte meine Frage. Ja oder nein? Es ist der richtige Weg. Warum nicht gleich so? Alvin, Zirko, ihr bleibt hier bei den Pferden. Ja, Martin. Verstanden. Alle anderen kommen mit mir. Von hier geht's zu Fuß weiter. Martin, dort hinten habe ich einen Bach gesehen, der aus dem Fels kommt. Da haben die Pferde was zu saufen und ein paar Grashalme zum Fressen. Na gut, Zirko, dann... Bringt die Pferde dahin. Aber kommt mir nicht auf den Gedanken zu verschwinden, hörst du? Ja. Ich spüre euch auf. Und wenn ich das ganze Land absuchen muss. Das sind nie und nimmer menschliche Gebeine. Sieh dir den Kiefer hier an, Johannes. Was für ein Tier hat so einen langen Kopf und solche Zähne? Ich habe so etwas schon mal gesehen. Das hier? Wo? Im Kloster. Es war zwar kein Knochen wie der Kiefer hier, aber es war ihm in Form und Größe sehr ähnlich, mit noch mehr Zähnen. Jemand hat es aus Holz geschnitzt, nach einer Vorlage aus einem Buch, in dem die uralten Legenden des Zirnertals beschrieben sind. Wieso geschnitzt? Wofür? Naja. Geschnitzt? Von dem, der Ortrud und Thorud getötet hat? Ja. Die Knochen hier, die Vorlage aus dem Buch mit der alten Legende, das bedeutet, dass das Groll, das gibt es wirklich? Ja. Und wie es aussieht, nicht nur eins davon. Wir sitzen inmitten eines ganzen Friedhofs voller Gräule. Dann los. Komm, Johannes, wir sollten auf keinen Fall warten, bis ein lebendiges hier auftaucht. Aber über das Geröll können wir nicht wieder hinauf. Es wird nachgeben und uns wieder mit nach unten reißen. Warte. Da drüben. Sehe ich das richtig? Das sieht doch aus wie ein Gang, der aus der Grotte rausführt. Der da? Der geht weiter nach unten in den Fels. Und schau, wie stockdunkel es da drin ist. Da sehen wir die eigene Hand vor Augen nicht. Vielleicht ja doch. Warte. Mal sehen. Hier. Der ist gut. Was hast du mit dem Knochen vor? Ich möchte etwas ausprobieren. Aha. Hier. Das Moos. Das werde ich doch sicher von der Felswand lösen können. Schau. Es geht. Das Moos ist... Es ist, als würde es lebendig sein. Es saugt sich am Knochen fest. Schau. Na, Johannes, was sagst du? Heilige Mutter Maria. Leuchtendes Moos am Ende eines Knochens. Besser als jede Fackel, die ich kenne, Svinta. Leuchtet stark, flackert nicht und abbrennen kann sie auch nicht. Ha? Was starrst du mich so an, Johannes? Los, mach dir auch eine. Und dann verschwinden wir aus diesem Grab hier. Ach, was meinst du, Sirko? Wie lange werden die anderen noch brauchen? Heiden abschlachten, Heidinnen ficken, Mönche aus dem Kloster scheuchen. Schätze, sie sind in einem Tag zurück. Du hast doch gesehen, was das Heidenweib mit Baldrich und den anderen gemacht hat. Was, wenn die alle da aus dem Tal so mit dem Schwert umgehen können? Na, alles Glück. Wir haben sie unterschätzt. Das passiert Martin von Dänemark nicht nochmal. Und wenn's doch länger dauert? Die Pferde haben zu fressen und zu saufen. Dort hinten habe ich einen Felsvorsprung gesehen. Da drunter sind wir sicher, falls das Wetter umschlägt. Und wenn das Dörfleisch zur Neige geht, fangen wir uns ein paar Murmeltiere und braten sie beim Feuer. Alvin, ich sag dir, wir haben die leichteste Aufgabe von allen. Bei gleichem Sold. Also genieß die Zeit. Nur schade, dass wir nichts zum Bumsen kriegen. Verflucht doch mal! Was ist denn da los mit den Tieren? Was weiß ich. Schau halt nach, wenn's dich juckt. Ah, genau das werde ich tun. Nur zu. Schon gut, oh. Ist ja gut. Beruhigt euch. Ist doch nichts. Ganz ruhig. Das ist nur der Wind. Der hat sich gedreht. Seht ihr? Da ist nichts. Da, gar nichts. Also. Beruhigt euch. Na, dann halt nicht! Dämlichen Biester! Alter! Lasst mich mal wieder zurück! Jetzt geht's schon zur Seite! Na, wird's bald? Hey, Sirko! Hier ist nichts! Keine Ahnung, was in die Viecher gefahren ist! Sirko? Sirko! Verflucht! Sirko! Was ist mit dir passiert? Wer hat dir das angetan? Sirko! Sirko, nein! Bleib wach! Sag mir, was geschehen ist, hey! Was? Hinter dir! Was? Hinter dir! Ich sage, wir warten nicht länger auf Wulfits Entscheidung. Wir ziehen los und knöpfen uns die Christen vor. Das willst du tun, ja, Dolf? Und was, wenn euch das Gräuel holt? Dann ist keinem geholfen. Aber wir nichts tun, oder was? Hey, Hunde, auf was sollen wir denn warten hier? Verzeihung, hey. Bitte hört mich einen Moment an, ihr guten Leute aus Quill. Einen Moment. Ich weiß... Das alles ist nicht leicht zu ertragen, aber wenn ich in meinen Jahren als Dämonenjäger eines gelernt habe, dann dies. Es gibt gegen jedes noch so unsterblich scheinende Ungetüm ein Mittel. Lasst mich eines meiner Erlebnisse erzählen. Es wird euch helfen, zu begreifen, was ich meine. Oh, danke, Dämonenjäger. Glaube nicht, dass uns deine Märchen hier weiterhelfen. Ja, lass mich doch erst einmal von meinem Erlebnis erzählen, Ziegenbauer. Du wirst schon sehen. Geh zum Henker mit deinem Gewäsch, du Lump. Veit hat recht. Geschichten helfen nicht. Wir müssen handeln. Ihr sollt ja handeln, Müller, gewiss. Aber hätte ich in meinem Leben nicht stets besonnen gehandelt, denn darauf kommt es an, so säße ich heute nicht hier bei euch im Hofe des Ziegenbauern. Ja, und es ist nicht mein Brot, tränk es nicht von meinem Wein und verschontest uns mit deinen Weisheiten. Nun, ihr müsst wissen, ich wurde einst in ein ganz ähnliches Tal wie dieses hier gerufen. Nur viel, viel dunkler war es. Hä? Dort. Jetzt fängt er ja doch an zu erzählen, der Lurch. Jakob Olwart, wir wollten keine Heldengeschichte. Schluss, Mann! Das hier ist auch mein Zuhause. Und ich will hören, was der Dämonenjäger zu erzählen hat. Also. Dein Weib ist nämlich nicht so stur wie ein Ziegenbock. Lamprecht, willst du damit sagen, ich bin stur wie ein Ziegenbock? Das sagt ja der Richtige. Gut, dass du längste Zeit Schulze bei uns im Tal gewesen bist. Tal? Richtig? Da war ich stehen geblieben. Die Berge dort waren nämlich viel höher als hier bei euch. So hoch, dass die Sonne mit ihren Strahlen kaum einen Winkel erreichte. Ich möchte fast sagen, es war das dunkelste Tal im ganzen Land. Und dann hast du dir die Hose runtergezogen und dir die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen. Genau, Veit. Und Ende der Geschichte. Das mit der Sonne wäre kein großes Problem gewesen, hätte nicht im gleichen Tal ein Wiedergänger sein Unwesen getrieben. Wisst ihr, was das für ein Wesen ist? Ein Wiedergänger? Dann will ich es euch sagen. Ein Wiedergänger ist ein Toter, der aber nicht tot ist. Ein Untoter, wenn man so will. Einer, der den Lebenden nach dem Leben trachtet. Und in diesem eigentümlichen Falle jagte der Wiedergänger Jungfrauen. Ich weiß, ja, ich streue Salz in eure Wunden nach all dem, was sich hier bei euch im Zirnertal zugetragen hat. Aber es dient einem Zweck und deshalb bitte lasst mich fortfahren. Die Boshaftigkeit des Wiedergängers, liebe Freunde, rührte daher, dass ihm zu Lebzeiten wegen unerfüllter Liebe zu einer Jungfrau aus nämlichem Tal das Herz brach, was sein Leben im ursprünglichen Sinne beendete. Nicht jedoch seine Existenz auf Erden. Seine Seele verfinsterte sich und er wurde vom Satan höchst selbst ausgeschickt, um blutige Rache zu nehmen. Und so ging er im Tal umher und holte sich sein erstes Weib und fraß ihr Herz. Weil sein Herz gebrochen wurde, ihr versteht? Danach aber mordete er nicht einfach weiter. Er bot den Menschen im Tal einen Handel an. Er forderte zur Jahresfrist ein neues Jungfernherz. Warum haben sie ihn sich nicht einfach geholt und in Stücke gerissen? Ja, richtig, mein Sohn. Ein ganzes Dorf gegen einen. Das kann ich dir sagen, mein Junge. Weil es nicht leicht ist, etwas zu töten, das schon tot ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber dazu komme ich gleich. Jedenfalls schlugen die Dörfler in den Handel ein. So blieb ihnen ein Jahr ohne Morden. Aber irgendwann mussten sie bestimmen, welche Jungfrau dem Wiedergänger geopfert werden sollte. Sie konnten sich nicht überwinden zu wählen, so ließen sie also das Los entscheiden. Der Wiedergänger holte sich die erkorene Jungfer, fraß ihr Herz, stürzte ihre Familie in tiefe Gram und das Dorf in das Wissen, dass es nun Jahr für Jahr so weitergehen würde. 5 Mädchen kamen so zu Tode und es wäre wohl auf ewig so weitergegangen, wenn es mich nicht durch einen Zufall ins Tal verschlagen hätte. Ein Bauer, der Vater von 4 Töchtern war und große Furcht hatte, eine von ihnen könnte die nächste sein, die sich der Wiedergänger holt, warb mich an. Und nun, meine Freunde, kommen wir zum Kern der Geschichte. Na endlich! Als erfahrener Dämonenjäger kenne ich die Schwäche solcher Wiedergänger. Es ist das Sonnenlicht. Trifft es ihn, so verbrennt er wie in einem Feuer. Doch Sonne war in diesem Tal, wie schon erwähnt, so selten wie eine Schneeflocke im Sommer. Also hast du deine Hose runtergezogen und dir jetzt die Sonne aus... Jetzt lass ihn ausreden, Mann. Glücklicherweise hatte ich nicht allzu lange zuvor einem Glasspiegelmacher geholfen, einen bösen Spiegelgeist loszuwerden und hatte etwas gut bei ihm. Also ritt ich aus dem Tal und kam ein paar Tage später mit einer Wagenladung Spiegel zurück. Ruhig. Die stellte ich so auf, dass man zu jeder Tageszeit Sonnenlicht in jeden Winkel des Tals leiten konnte. Als nun der Wiedergänger durch die Schatten zur Opferstätte wanderte, um das nächste Jungfrauenopfer entgegenzunehmen, stellte ich die Spiegel so ein, dass ihn das Licht direkt traf. Der Wiedergänger schrie, weil ihn die Sonne zerfraß wie Höllenfeuer. Er lief weg, um sich zu verstecken. Doch ich drehte und wendete die Spiegel so, dass er nicht entkommen konnte und sich unter entsetzlichen Wehklagen im Schein des Lichts auflöste. Ja, na gut, nicht übel. Aber was soll nun das alles mit uns und dem Groll zu tun haben? Na, ich musste aus dem dunklen Tal heraus, um etwas zu holen, was den Wiedergänger zerstören konnte. Und genauso muss ich aus dem Zirnertal, um Gleiches gegen das Groll zu finden. Ah, das steckt also dahinter. Raubt uns unsere Zeit, um sich die Freiheit zu erschleichen. Nein, bitte, ihr versteht nicht. Oh doch, wir verstehen ganz genau. Schämen solltest du dich, Dämonenjäger, für deine Lügengeschichten und deine Herzlosigkeit. Ja. Wir sollten ihn packen und in den Schlund werfen, damit das Groll mit ihm zu Ende bringt, was es angefangen hat. Hey, hey, hey, wartet mal. Wo sind euer Schulze und sein Weib? Unsere Schulzin heißt Wulfhild. Ja, er meint Lamprecht. Lamprecht? Franka? Ja, sie haben sich rausgeschlichen, als der da seine Schauermären erzählt hat. Aber warum? Kommt, sehen wir nach, ob sie noch im Dorf sind. Na los, komm. Du kannst froh sein, dass sie dir nicht ans Leder wollten, Jakob Olwart. Du solltest den Bogen besser nicht überspannen. Ich will nur helfen. Du hilfst am besten, wenn du dich ruhig verhältst und deinen Wunden Zeit zum Heilen gibst. Such nochmal, Dina. Meine Männer sind keine Bergziegen. Was hast du dir dabei gedacht, uns hier heraufzuführen? Du wolltest einen Weg ins Tal, Martin. Das hier ist er. Ich habe nie behauptet, es wäre sonderlich bequem. Und was beschwerst du dich überhaupt? Wir sind am höchsten Punkt. Und hier geht es nur noch bergab. Was ist da hinten los? Gunnar! Was ist da los? Das war Jagdbien! Er hat geschrien! Aber ich kann ihn nirgends sehen! Dann geh ihn suchen, verdammt! Wird gemacht, Martin! Was geht hier vor, Severin Thornhager? Woher soll ich das wissen? Gunnar! Gunnar! Halt! Männer! Schwerter! Wenn du mit den Heiden unter einer Decke steckst und uns in eine Falle gelockt hast, Dina, dann bist du der Nächste, der stirbt. Selbst wenn ich wollte, wie hätte ich das machen sollen? Mit deiner Taube natürlich! Die würde nach Maria Zirn fliegen, nicht nach Quill. Und wer sagt, dass die Heiden nicht längst das Kloster übernommen haben? Martin! Alvin! Bist du das? Ja, ich bin Alvin! Was tust du hier? Du sollst auf die verdammten Klepper acht geben! Wir sind angegriffen worden! Angegriffen! Von Heiden? Nein! Von einer grässlichen Gestalt! Von einem Dämon! Er hat Zirko getötet! Hast du gesoffen, Alvin? Nein! Er hat Klauen! Und Fangzähne! Und er kann seine Gestalt verändern. Seine Gestalt. Was zum Teufel geschieht hier? Warte, großer Mensch. Ich zeige es dir. Angriff! Na los! Tötet das Ungeheuer! Wir sind machtlos gegen seine Haut. Ja, das sehe ich selbst. Rückzug! Alle Mann den Berg runter ins Zirnertal! Gute Idee von dir, Franka. Es war genau der richtige Zeitpunkt, Veitshof zu verlassen. Der Dämonenjäger ist ein guter Märchenerzähler, das muss man ihm lassen. Er hat es doch geschafft, alle in seinen Bann zu ziehen mit seinem Geschwafel. Alle bis auf uns. Niemand hat mitbekommen, dass wir uns aus der Tür geschlichen. Franka, warte. Da kommen Männer. Wer sind die? Lamprecht, schnell hinter den Felsen da, sonst sehen sie uns noch. Schneller, verdammt. Beeilt euch. Aber er folgt uns doch gar nicht mehr. Martin, er folgt uns. Die Christenkrieger. Aber Wulfhild hat gesagt, die würden vor der Klamm stehen. Und jetzt rennen sie den Nordhang runter. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, aber... Ach, ich... Franka, es könnte meine Schuld sein, dass sie den Weg kennen. Was heißt das? Deine Schuld? Der Schmale da, der ohne Waffenrock, den kenne ich. Woher? Severin Dornberger. Er ist der Diener vom Bischof, der hier ab und zu auftaucht. Hat mich vor Jahren in eine Plauderei verwickelt und, naja, ich fürchte, ich habe ihm von dem Weg erzählt. Ach, Lamprecht. Ja, was? Ich habe das doch damals nicht ahnen können. Der Diener war freundlich und ich... Ach, trotzdem, der Weg über den Pass ist seit Jahrhunderten nur uns Leuten aus Kühl. Was war das? Das war es. Oder, Lamprecht? Alle Götter. Ja. Ja. Was macht sonst so ein Laut? Dann hat der Dämonenjäger nicht gelogen. Das Gräuel ist tatsächlich erwacht. Es ist aus dem Schlund entkommen. Deshalb sind die Christen wie vom Fuchs gebissen den Hang hinunter. Das Gräuel, es hat sie da oben angegriffen. Lamprecht, du weißt, da oben ist Winter mit dem Mönchsburschen hinaufgestiegen. Ja, ich weiß, aber wir können da nicht hin, Franka. Wir würden dem Gräuel direkt in die Arme laufen. Unsere Tochter, Mann. Franka, sie ist schon vor Stunden dort hoch. Wahrscheinlich war sie schon aus dem Tal, als Ulrich zum Schlund aufgebrochen ist. Und was hätte sie davon, wenn wir ihr hinterherlaufen? Nur um von der Bestie zerfleischt zu werden? Was dann? Zurück nach Quill. Die anderen warnen. Vor den Kriegern. Vor dem Gräuel. In der ganzen Schlacht von Worringen unter Tausenden von Kämpfern hast du nicht mehr als eine Schramme abbekommen. Und hier in der Einöde lässt du dir vom erstbesten Kotzenschalk in deinen verdammten Hals schießen? Du verreckst auf einem Haufen Gestein, den nie ein Mensch in einem Lied besingen wird? Du hast mich übers ganze Schlachtfeld getragen und ich bekomme dich nicht mal von der Klamm runter. Steh gefälligst auf und komm zu mir ins Dorf, Arnulf von Quill. Was fällt dir ein, mich hier allein zu lassen? Wohlfeld. Was? Was? Was willst du hier, Wilhelma? Dir einen Vorschlag machen. Schickt dein Mann dich, um mich zu überzeugen, das Schulzenamt an ihn abzutreten? Niemand schickt mich, Wohlfeld. Ich bin aus freien Stücken hier, weil ich dir helfen will. Wobei? Bei allem. Arnulf von der Klamm holen, Ulrich aus dem Schlund, Ida finden, Swinter und... meine Tochter rächen. Da draußen streift das Gräuel umher, Wilhelma. Oh, wie gut, dass du mich erinnerst. Das habe ich doch wahrhaftig vergessen. Du könntest sterben. Bei den Göttern, das werde ich. Heute, morgen, in 10 Sommern. Was macht das für einen Unterschied? Man hat mir mein Kind genommen. Und ich werde kein zweites mehr kriegen. Ich bin bereit zu gehen, wann immer meine Zeit gekommen ist. Aber wenn ich wählen kann, ob ich den Strohtod auf meinem Lager sterbe und von der Totengöttin nach Helheim geholt werde oder ob ich mit dem Knüppel in der Hand vom Gräuel zerfleischt nach Valhalla einmarschiere, dann werde ich mich immer für das Zweite entscheiden. Hast du gar keine Angst? Mir läuft der Schiss die Beine runter. Genau wie dir und allen anderen hier in Quill. Aber das sollte uns nicht abhalten, zu tun, was nötig ist. Na los, Männer, schlaft nicht ein! Ich will in die Klostermauern, solange das Biest noch satt ist. Ihr seid hier nicht willkommen. Ihr seid hier nicht willkommen. Hey, wo kam das her? Was war das? Aus welcher Richtung kam das, Ulrich? Ich weiß es nicht. Von überall? Noch mehr Schwerter! Martin, hinter dir! Ein Baum, ein Weib! Oh. Ihr seid, was auf der Haut des Tales juckt. Was abzuschaben ist, herauszureißen, mit Schmiedeeisen fortzubrennen. Ulrich. Dolch. Schreckensscherben geschmeißt. Wo ist sie hin? Sie war doch eben noch da. Zauberei und Teufelszeug. Ihr hättet fortreiten sollen. Zurück nach Salzburg. Was, wenn sie die Bestie ist? Niemand kommt in diesen Tagen über den Pass nach Zirn, ohne Wegzoll zu betrichten. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, Männer. Euer Blut. Wenn sie's wäre, hätte sie uns längst angegriffen. Euer Aas, die Gast. Jetzt marsch! Raus aus dem verwunschenen Wald. Ihr seid hier nicht willkommen. Ihr seid hier nicht willkommen. Nein, Gideon nicht. Es ist die Jungfrau. Was? Nichts zu befehlen. Hörst du, Matthias? Du darfst ihr nichts. Leg das Kreuz hin. Leg das Kreuz hin. Weg von ihr. Matthias. Jesus Christus. Nein, der bin ich nicht. Die Schmiedstochter? Ortrud? Ich will das nicht. Lass mich aufwachen, oh Herr, lass mich aufwachen. Du bist wach, Matthias. Du bist wach. Das kann nicht sein. Du bist tot, Ortrud. Johannes und ich, wir haben dich am Schlund abgelegt. Und ich danke dir dafür, Matthias. Johannes und du, ihr habt mich nach Hause gebracht. Nach Hause. Das stimmt nicht, Ortrud. Was redest du da? Der Schlund ist meine Heimat, mein Palast. Was? Mein Reich. Herr im Himmel, was bist du? Muss ich dir das denn wirklich noch erklären, Matthias? Wirklich? Gott, ich wandere im tiefen Tal. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Lass das Gewimmer und hör mir zu, Matthias. Du tötest mich nicht? Nein, ich töte dich nicht. Nicht heute. Was willst du denn von mir? Du wirst zu deinen Brüdern ins Kloster gehen. Zu deinen Brüdern. Und du wirst ihnen etwas sagen. Was? Dass ich sie alle holen werde. Alle. Einen nach dem anderen. Kannst du dir das merken, Matthias? Aber ich kann nicht laufen. Mein ganzer Leib schmerzt. Meine Beine gehorchen mir nicht. Dann wirst du kriechen. Kriechen. Also los. Worauf wartest du noch? Hey, macht auf! Im Namen des Erzbischofs von Salzburg, aufmachen! Verdammtes Marienserpack, beeilt euch gefälligst. Was wollt ihr? Hinein, vorausgesetzt, du bist in der Lage, ein Tor zu öffnen. Das bin ich, aber nicht für eine verlauste Bande wie euch. Wie heißt du, Mensch? Bartholomäus, aber das wird dir auch nicht helfen. Dann hör mal gut zu, Bruder Bartholomäus. Ich bin Martin von Dänemark und das hier sind meine Männer. Des Erzbischofs von Salzburg, Konrad von Rauris, schickt uns zu euch. Und solltest du uns den Eintritt in euer Kloster verbieten? Das kann ja jeder sagen. Was? Das kann ja jeder behaupten. Vielleicht genügt es, wenn er es dir sagt. Komm her, Diener. Was? Severin Dornberger, der Leibdiener des Bischofs. Das war ich, Bartholomäus. Der Bischof Gernot von Binz ist... Halt's Maul, Diener, und sag ihm jetzt, wer uns schickt. Was denn nun? Soll ich das Maul halten oder es aufmachen? Du musst dich schon entscheiden, Martin von Dänemark. Hier draußen läuft eine Bestie herum und tötet wahllos Menschen. Also lass uns gefälligst rein, Mönch Bartholomäus. Du bist offensichtlich von Sinnen und hast des Bischofs Diener in deine Gewalt gebracht. Ich wäre ein Narr, wenn ich dich und deine Rotte in diese Mauern ließe. Außerdem hat mir mein Vater Abt verboten, das Tor zu öffnen. Vollkommen gleich, wer draußen steht. Martin, lass mich! Na gut, Bartholomäus, dann machen wir es so. Ich filetiere unseren Severin hier vom kleinen Finger bis zum großen Zeh. Und du kannst jeden seiner Schmerzensschreie mitverfolgen. Nein, bitte! Ja, ein Grund mehr, dich nicht reinzulassen. Wer weiß, was du mit uns anstellst. Was ist da los, Mönch? Bruder Bartholomäus ist vorübergehend nicht ansprechbar. Er musste ihm mit einem Holzscheit den Kopf zurechtdrücken. Also, ich öffne das Tor, aber lass Severin los. Na schön, meinetwegen. Na also. Rein mit euch, Männer, und fallt nicht über den Mönch hier, der in der Hühnerscheiße liegt. Thaddäus? Du bist verletzt, Severin. Nicht so schlimm. Du hast deinen Mönchsbruder mit dem Holzscheit bewusstlos gehauen. Nur wegen eurer Grausamkeit, Martin von Dänemark. Da soll noch mal einer sagen, die Mariänser wären so friedvolle Gesellen. So, und jetzt machst du wieder zu und dann... Bring mich zu deinem Abt. Du kannst kannst machen, was du willst, Wulfeld. Zum Schlund reiten, dich vom Groll fressen lassen, was auch immer. Aber mein Weib ziehst du nicht mit in deine Angelegenheiten. Dein Weib tut, was dein Weib für richtig hält, Dolph. Das solltest du nach all den Sommern wissen, die du mich kennst. Wulfeld! Wulfeld! Schau an, wer da kommt. Habt ihr euch verlaufen im Zirnertal? Kennst dich wohl nicht mehr aus, seitdem du kein Schulze mehr bist, Lamprecht. Halt dein Schandmaul, Müller. Wulfeld, wir haben Männer gesehen. Hier gibt's eine ganze Fuhre Männer im Dorf, falls dir deiner nicht genügt. Ach, mach das Maul zu, Zungenklaffer. Was für Männer, Franka? Krieger. Ja, und einer von ihnen war Bischof Gernots Leibdiener. Die Salzburger. Sie sind hier, weil du die Klamm nicht bewacht hast, Schulzin. Das ist Gewäsch, Müller. Die Klamm ist verschüttet. Die Männer sind über den Nordhang ins Tal gekommen. Überm Pass? Ja, woher kennen die den Weg? Dolph, das... Also, nun ja... Woher auch immer. Sie sind hier. Wo genau? Wie lange haben wir noch, bis sie uns angreifen? Sie sind nicht auf dem Weg nach Quill. Das Gräuel hat sie am Pass überfallen. Das Gräuel? Ja, Müller, das Gräuel. Die Männer sind den Nordhang runtergerannt wie die Hasen. Weiter zum Wald. Die wollen ins Kloster. Na gut, das gibt uns noch etwas Zeit. Wofür? Um das Dorf noch wehrhafter zu machen. Hebt Gräben aus, spitzt Stämme an und rammt sie schräg in den Boden. Spannt Stolperseile und bewacht die Grenzen des Dorfs. Was ist mit dir, Wulfeld? Ja, was tust du? Dein Weib, Wilhelma und ich, wir nehmen Jakob Olwarts Pferd und machen uns auf die Suche. Wir müssen Ida finden, bevor die Salzburger oder das Gräuel es tun. Was fällt euch ein, hier einzudringen mit Gewalt auf geweihtem Boden? Den armen Bartholomäus habt ihr niedergeschlagen. Das waren wir nicht. Das war einer von deinen Kuttenbrüdern. Der Runde da hinten. Thaddäus? Was für ein Unsinn. Das stimmt, Vater Abt. Der Schlag ging auf meinen Hinterkopf. Ja, aber warum sollte Thaddäus... Ach, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Ihr Leute habt hier nichts verloren. Das ist meine Abtei. Das ist sie die längste Zeit gewesen, alter Pfaffenlump. Haltet das Tor, Männer, und besetzt die Mauern. So redest du nicht mit mir. Du kannst froh sein, dass ich dich und dein Mönchsgesindel nicht aus den Mauern werfe, wie der Erzbischof es mir befohlen hat. In Morgenland würden wir euch prügeln, wenn die Bestie da draußen nicht wäre. Was für eine Bestie? Na, der Heidendämon mit seinen Fängen und Klauen. Das Gräuel, aber das ist nichts weiter als eine Mär. Die Mär hat 5 meiner Männer ausgeweidet. Habt ihr Gebrannten in den Wasserschläuchen? Trunkenbotze seid ihr mit verwirrten Sinnen. Vater Abt, vielleicht sagt er doch die Wahrheit. Ach dir, brummt der Schädel, Bartholomäus. Du weißt gar nicht, was du sagst. Heute in der Früh hat Jakob Olwart, der Dämonenjäger, wie von der Kreuzotter gebissen an die Pforte getrommelt. Sein einer Arm war getränkt von Blut. Er ist auf sein Pferd gesprungen und wie der Wind davongeritten. Ohne ein Wort. Das ist doch noch lange kein Beweis. Genug Geschwätz. Das Kloster untersteht ab sofort meinem Befehl. Und jeden, der sich widersetzt, knüpfe ich eigenhändig am Glockenseil auf. Du darfst gern den Anfang machen, Zetel. Nein, das wird nicht nötig sein. Ja, dachte ich mir. Also gut, hört mir zu. Alle Mönche, die fürs Kochen eingeteilt sind, gebt euch ans Werk. Meine Krieger sind hungrig und durstig. Alle anderen Mariänser durchforsten die Schriften in der Bibliothek. Ich will alles über die Bestie wissen, was ihr finden könnt. Und jede Kleinigkeit über das verfluchte Zirnertal. Habt ihr verstanden? Dann los, ihr fußlahme Bande. Ins Skriptorium mit euch. Und du, Rurik. Ja? Glückwunsch. Wozu? Du bist mein neuer Hauptmann. Ist mir eine Ehre, Martin. Gib Acht auf die Männer. Sie sollen ihre Augen offen halten und nicht zu viel Messwein saufen. Wenn sie den Dämon sehen, sollen sie Bescheid geben. Ich werde sie an der kurzen Leine halten. Und sie sollen auch nach dem Dämonenjäger Ausschau halten. Die Klamm ist versperrt und den Pass hält die Bestie. Ich will meine Stiefel fressen, wenn sich der Saubock nicht noch irgendwo im Tal rumtreibt. Jesus! Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden und ist am 3. Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Hey, da. Hey, da! Mach das Tor auf, lass mich rein. Martin! Was? Unten vor dem Tor ist einer. Ach ja? Warte, Rory, ich komm rauf zu dir. Sind wir auf Besuch gar nicht eingestellt? Bitte! Ja, der da. Lass mich rein, ich bin Marienser. Und wo zur Hölle ist deine Kutte geblieben, Marienser? Bitte, ich habe eine Nachricht für euch. Väterchen, beweg deinen Arsch hier auf die Mauer. Da draußen auf der Wiese kriecht ein nackter Grottenolm mit Striemen auf dem Rücken, der sagt, er wäre eins seiner Schäfchen. Matthias! Ah! Vater ab! Hat der Lurch einen Namen? Matthias! Der Herrgott hat unsere Gebete erhört. Du lebst! Vater ab, bitte! Paten von Dänemark, sag deinen Männern, sie sollen das Tor öffnen. Das ist Bruder Matthias. Er braucht unsere Hilfe. Vater ab! Den Teufel werde ich tun. Was? Aber hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Der Junge ist einer von uns. Oder er will uns genau das glauben machen. Du redest wirr. Ich erkenne ja wohl unseren Bruder Matthias. Dich brauche ich hier, Väterchen, und deine Brüder auch. Aber auf den da draußen kann ich verzichten. Sieh ihn dir an. Aber... Selbst wenn er dein Matthias ist, kostet er uns mehr, als er uns bringt. Geschunden und halbtot wird er tagelang auf seinem Lager liegen und unser Essen fressen. Das Tor bleibt zu, das ist mein letztes Wort. Vater, ab, bitte! Er will dich nicht hineinlassen, Matthias. Dann werde ich hier sterben. Du musst auf Gott vertrauen, mein Sohn. Das Gräuel hat zu mir gesprochen, Vater Abt. Das Gräuel? Ja, Vater Abt. Es hat gesagt, es wird euch alle töten. Heilige Mutter Gottes. Ägidius, ist das Matthias, ja? Ja. Martin von Dänemark will Bruder Matthias nicht ins Kloster lassen. So, was? Genug geschwätzt, aber... Väterchen. Zurück in den Hof mit dir. So hab doch Erbarmen mit ihm, Martin von Dänemark. Du bist ein Christenmensch wie er. Noch ein Winseln von dir, Ägidius, und ich stoße dich die Treppe runter wie einen räudigen Hund. Matthias, hier ist Brot für dich. Hey, ach. Es fällt dir ein, Diener. Verschwendungssucht ist eine Sünde, Severin Dornberg. Ja, richtig. Genau wie jetzt. Wenn du noch einmal Essen über die Mauer wirfst, Diener, dann schneid ich dir deine lose Zunge aus dem Maul und brat sie mir über dem Feuer. Hast du das verstanden? Der Stein bewegt sich. Er rutscht und rieselt. Er bricht und platzt und klafft. Der Fels hat seine Trägheit abgeworfen, ist wach und auf der Suche. Egal, wie ihr euch auch dagegen wehrt, wie ihr fleht und jammert, das Siegel ist gebrochen. Der Bann ist aufgehoben. Der Fememeister ist zurück und schwingt das Beil, das ihm gewachsen ist. Die Sense ist gewetzt. Gevatter Schnitter holt im Tal die Ernte ein. Urda. Ich habe dich erwartet. Ich weiß. Ich konnte nicht früher kommen, hatte Dinge zu erledigen. Es ist nicht so, als hätte ich davon nichts mitbekommen. Du hast die Zurückhaltung eines Marktschreiers. Und du immer noch den Witz, den ich früher so geliebt habe. Ach, gib dir keine Mühe. Och, es bereitet mir keine Mühe, dir zu sagen, wie wenig du dich verändert hast. Nur Freude. Von außen mag ich dieselbe geblieben sein. Fleisch und Haut und Haar, so wie in deiner Erinnerung. Aber tief in mir haben Hunderte von Jahren ihre Spuren hinterlassen. Warum bist du nicht auf unserem Hof geblieben? Dieser Hühnerstall von einer Waldhütte ist deiner nicht würdig. Das war nicht unser Hof. Du bist nicht Gudmund. Du warst es nie. Du wirst es nie sein. Also lass den Mummenschanz und zeig dich in deiner wahren Gestalt. Ganz wie du willst, oder? So kenne ich dich. Das ist deine Frau. Von Anbeginn der Zeit an. Vergangen und geboren im ewigen Kreis aus Zerfleischen und Zerfleischtwerden. Genährt von Niedertracht, Hinterlist und Tücke. Hättest du nicht bleiben können, wo du warst? Oder du weißt genau, was mich gerufen hat. Ja. Und jetzt, wo du dem Fels entstiegen bist, ist mit dir auch die Gier zurück. Der uralte Hunger treibt dich um. Und ich hab ihn vermisst. Bist du gekommen, ihn an mir zu stillen? Das aus mir rauszusaugen, was dich stärker macht? Was soll die Frage, Urda? Ich könnte dir nie etwas zuleide tun. Ohne dich wäre ich nichts. Das weißt du doch genau, Mutterweib. Das war der Auftakt zur Fortsetzung von Greuel. Die Legende lebt. Wenn ihr erfahren wollt, wen das Greuel noch holt und wer den Kampf gegen den Dämon aufnimmt, dann wartet schon Folge 10 auf euch. Um später weiterzuhören, abonniert am besten den Podcast, dann findet ihr schneller zurück. Mehr Infos zur Serie findet ihr in der Beschreibung. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel. Und hier ist noch ein Podcast-Tipp für euch. Ich bin Boudica, die Keltenkriegerin. Anführerin eines freien Keltenvolkes, Kämpferin gegen das Römische Reich und die Frau, die London angezündet hat. Niemals will ich schweigen, wenn man das Wort erheben sollte. Und niemals will ich erdulden, wenn man aufbegehren müsste. Das schwöre ich euch bei meinem Blute. Erlebt mit mir meine schönsten und traurigsten Erinnerungen. Große Siege und Niederlagen. Nach wahren Begebenheiten. Also kann ich dich nicht mehr von deinem Plan abbringen? Nein. Niemand kann das. Selbst du nicht. Meine ganze Geschichte könnt ihr jetzt hören. Im neuen Hörspiel-Podcast über Boudica, die Keltenkriegerin. In der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wer mir folgt, den werde ich leiten in eine gute Zeit.